nicht so. Mach mal nicht so. Nee. Mach mal nicht so. Bitte nicht. Mach mal nicht so. Nee, nee. Mach mal nicht so. Nicht so, ja. Mach mal nicht so. Nee. Mach mal nicht so. Bitte nicht. Mach mal nicht so. Ja. Mach mal nicht so. Du lädst deine dein Haus. Drei. Alles da, was man braucht. Wow. Hänge ab mit einer Braut. Nice. Füße auf deiner Couch. Sorry. Ich merk gleich, sie hat Bock. Bock. Kopf schon unter ihrem Rock. Bock. Arzt-Sound aus der Box. Top. Nachbarn rufen die Cops. What? Mach mal nicht so. Nee. Mach mal nicht so. Bitte nicht. Mach mal nicht so. Nee, nee. Mach mal nicht so. Nicht so, ja. Mach mal nicht so. Nee. Mach mal nicht so. Bitte nicht. Mach mal nicht so. Mach mal nicht so. DJ dreht wieder auf. Laut. Nachschub ist schon gekauft. Nice. Sehen mitten der Crowd. Wow. Denke, was für eine Braut. Heiß. Glaub, sie redet von Sex. Bock. Find ein Zimmer mit Bett. Top. Hol noch eben den Sekt. Plop. Und die alte Pint weg. What? Mach mal nicht so. Nee. Mach mal nicht so. Bitte nicht. Mach mal nicht so. Nee, nee. Mach mal nicht so. Nicht so, ja. Mach mal nicht so. Nee. Mach mal nicht so. Bitte nicht. Mach mal nicht so. Ja. Mach mal nicht so. Nicht so.